hört auf, die Ukraine und ihre Bevölkerung in einen Topf zu werfen. UkrainerInnen und andere Leute, die auf dem Gebiet der Ukraine wohnen, werden als Mittel für die strategischen Ziele anderer benutzt und geopfert. Von Russland, von der EU und NATO und von der Ukraine. Putin. Der russische Staat bombardiert ukrainische Städte und tötet dabei viele Leute. Weitere Tote folgen als Kollateralschäden verschiedener militärischer Aktionen. Zusätzlich zerstört der russische Staat die lokale Infrastruktur und schneidet die Menschen, die das Glück haben, nicht direkt vom russischen Militär angegriffen zu werden, von lebenswichtiger Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderem ab. Der russische Staat zielt nicht explizit darauf ab, UkrainerInnen per se zu töten, sondern er tötet sie, wenn sie den ukrainischen Staat und damit die sich Russland nähernde Einflusssphäre der EU-NATO verteidigen, beziehungsweise beim Angriff auf das russlandfeindliche Projekt im Weg sind. So will Russland der NATO seine roten Linien deutlich machen, wenn es um die Friedensordnung in Europa und die vom russischen Staat geforderten Sicherheitsgarantien geht. Der Westen. Die EU hat ihre Grenzen für ukrainische BürgerInnen geöffnet, die vor dem Krieg fliehen. In begleitenden Erklärungen stellt sie klar, wer der eigentliche Adressat dieser Geste ist: Russland. Die EU feiert ihre etwas offenen Grenzen als Zeichen ihrer Stärke und Einheit. Sie trennt dabei die Geflohenen an ihren Grenzen sorgfältig in unterschiedliche Gruppen. Ukrainische Staatsbürger und Personen mit ständigem Wohnsitz, mindestens ein Jahr lang willkommen, anderen, die aus der Ukraine kommen, vorübergehend geschützt, und alle anderen abgewiesen. So macht die EU auch klar, dass sie sich besonders dann für eine humanitäre Katastrophe interessiert und zuständig fühlt, wenn sie sich mit einem würdigen Feind konfrontiert sieht, in dessen Handeln sie sich einmischen will. Mit der Aufnahme von Geflohenen in so großer Anzahl erklärt sich die EU für die Ukraine verantwortlich. Die zeitliche Befristung der Aufnahme, die Menschen, die geflohen sind, übrigens in großer Unsicherheit ob der Zukunft belässt, unterstreicht zudem, dass die EU eine Lösung für die Situation in der Ukraine anstrebt. Die aufgenommenen Personen sollen in die Ukraine zurückkehren, sobald dort ein Frieden nach den Vorstellungen der EU hergestellt ist. Die EU benutzt Geflohene dazu, ihren Anspruch auf einen Platz am Verhandlungstisch zu untermauern. Ukrainische und andere Geflüchtete werden von der EU entsprechend ihres strategischen Kalküls in Bezug auf die Ukraine und andere Staaten unterschiedlich behandelt und hin und her geschoben. Währenddessen ermutigen, loben und unterstützen dieselben Staaten samt ihres großen NATO-Verbündeten die Tapferkeit der Ukraine im Krieg für die freie Welt gegen Russland alles zu geben, einschließlich ihres Lebens. Während die hiesigen Thinktanks bedächtig abwägen, wie hoch die Kosten eines ukrainischen Lebens sind, und zwar für die NATO. Ukraine. Der ukrainische Staatschef, Präsident Zelensky, erntet internationalen Beifall für seine ablehnende Haltung gegenüber Fluchtangeboten anderer Länder an seine Person und für seine überschwänglichen Forderungen nach Munition statt Evakuierung. Dabei sind er und seine Regierung offensichtlich nicht bereit, der ukrainischen Bevölkerung dieselbe Wahl, fliehen oder kämpfen, zu lassen. Das Kriegsrecht wurde verhängt und eine der ersten Anordnungen lautet, dass Männer zwischen 18 und 60 Jahren die Ukraine nicht verlassen dürfen. Diese Millionen Männer im kampffähigen Alter müssen bleiben, damit sie für die Verteidigung des Landes zur Verfügung stehen. Sie müssen ihr Leben für den ukrainischen Staat riskieren, unabhängig davon, was sie von diesem Staat und seinem Krieg halten und ob sie dafür zu töten oder getötet zu werden bereit sind. Während der ukrainische Widerstand als Triumph des Kampfgeistes eines freiheitsliebenden Volkes gefeiert wird, bleibt das Offensichtliche fast unkommentiert. Der ukrainische Staat setzt seine Bevölkerung unter Gewaltanwendung als Mittel ein, um seine Existenz gegen seinen Gegner zu verteidigen. Doch die Ukraine und ihr Anführer müssen sich nicht ausschließlich auf rohe Gewalt verlassen, um ihre Bevölkerung, also ihr Menschenmaterial, dafür zu gewinnen, in den Kampf zu ziehen. Es gibt so viele Freiwillige, dass die Rekrutierungsbüros sie sogar abweisen. Darüber hinaus sind, ermutigt vom Aufruf zur Waffe durch den charismatischen ukrainischen Präsidenten und westliche PolitikerInnen, bereits 80.000 Menschen, hauptsächlich Männer, aus dem Westen ins Land gekommen. Stand 5. März 2022. Viele derjenigen, die kommen oder bleiben, um die Invasoren zu bekämpfen, haben eine brutale Verwechslung im Kopf. Sie setzen einen Staat gleich mit seinem Volk. Für PatriotInnen auf der ganzen Welt ist aufgrund dieses Irrtums überhaupt kein Argument nötig, um zu den Waffen zu greifen, wenn ihr Land angegriffen wird. Ein Angriff auf ihren Staat ist ein Angriff auf sie selbst. Seine Sicherheit ist das, was sie sicher macht. Dabei ist das glatte Gegenteil der Fall. Die Sicherheit des ukrainischen Staates wird auf Kosten des Lebens von UkrainerInnen sichergestellt oder soll es werden. UkrainerInnen werden für die Souveränität und territoriale Integrität des ukrainischen Staates unter den Slogans Ruhm für die Ukraine und Ruhm für die Helden geopfert. In Friedenszeiten verweist die Liebe der modernen BürgerInnen zu ihrem Staat auf eine Gesellschaftsordnung, in der der Staat die Grundlage für die Verfolgung individueller Interessen schafft, wobei bekanntlich für die meisten Menschen Armut dabei herauskommt. Die Bereitschaft, sich in Kriegszeiten für den Staat aufzuopfern, lässt jedoch selbst dieses berechnende Motiv seitens der BürgerInnen hinter sich. Die Ukraine hat ihren PatriotInnen keine rosige Zukunft zu bieten. In seinen vielbeachteten Reden zieht der ukrainische Präsident die ukrainische Verteidigungsstrategie knallhart durch. Alles und alle werden in der Ukraine im Zweifelsfall für die Ukraine geopfert. Aufgrund der Annahme, dass ein Krieg gegen Russland nicht gewonnen werden kann, besteht die ukrainische Militärstrategie darin, die gesamte Gesellschaft in mehreren Verteidigungswellen zu mobilisieren, bis die internationale Gemeinschaft den Konflikt zu günstigen Bedingungen für die Ukraine beendet. Daher das Beharren auf Flugverbotszonen, um die NATO in eine direkte Konfrontation mit Russland zu verwickeln. Die Botschaft des Präsidenten lautet im Wesentlichen: Sterbt für das Vaterland, bis die NATO eingreift. Die wiederum erklärt immer wieder, dass sie nicht direkt in den Krieg eingreifen wird, sondern bereitet sich darauf vor, einen langwierigen Guerillakrieg zu unterstützen. Es ist daher mehr als grotesk, wenn westliche und ukrainische AnarchistInnen und andere Linke die Verwechslung von Staat und Untertan propagieren, beziehungsweise beides in eins setzen, ihre GenossInnen ermutigen, sich zu opfern, praktisch für den ukrainischen Staat, in ihrer Vorstellung für die Freiheit und Geld für den Krieg sammeln. Und als moralische Wesen, die sie sind, sammeln sie Geld sowohl um Kriegsflüchtlingen zu helfen, als auch um den Krieg zu führen. Sie können keinen Unterschied feststellen zwischen der Kriegspartei, dem ukrainischen Staat und den Opfern dieses Krieges, der Bevölkerung. Ein Text von den Gruppen gegen Kapital und Nation, 23. März 2022.